قال الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. وعن أبي عبد الله طارق ابن أشيم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله تعالى. وحسابه على الله تعالى. وعن أبي معبد المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله، أأقتله يا رسول الله؟ بعد أن قالها فقال: لا تقتله. فقلت: يا رسول الله، قطع إحدى يدي؟ ثم قال ذلك بعدما قطعها، فقال: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. سبحان الله. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة، فصبحنا القوم على مياههم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري، وطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا المدينة بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت: يا رسول الله، إنما كان متعوذا فقال: قتلته بعدما قال لا إله إلا الله، فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. وفي رواية: فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قلت: يا رسول الله، إنما قالها خوفا من السلاح. قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. الحرقة بضم الحاء بطن من جهينة، وقوله متعوذا أي معتصما، أي معتصما بها، معتصما بها من القتل لا معتقدا لها. وعن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين، وإنهم التقوا، فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله، وأن رجلا من المسلمين قصد غفلته. وكنا نتحدث أنه أسامة بن زيد، فلما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله فقتله. فجاء البشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله وأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع. فدعاه فسأله فقال لما قتلته؟ فقال يا رسول الله، أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسمى له نفرا، وإني حملت عليه، فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقتلته؟ قال: نعم. قال: فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال: يا رسول الله، استغفر لي. قال: وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فجعل لا يزيد على أن يقول: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. بارك الله فيكم. طبعا هنا الأحاديث المهم منها هو هذا الحديث بارك الله فيكم، وكذلك الحديث الآخر وهو حديث عبد الله ابن عتبة ابن مسعود قال سمعت عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يقول إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس لنا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة، وإن قال إن سريرته حسنة. بارك الله فيكم. هذا الباب باب إجراء أحكام الناس على الظاهر، باب إجراء أحكام الناس على الظاهر. هذا الباب بارك الله فيكم مهم جدا بالنسبة لنا نحن أهل الإسلام. فمن قال لا إله إلا الله وعلمنا أنه مسلم فيبقى بالنسبة لنا مسلم لأنه ظاهره مسلم، الله أعلم هو ما يحمله في قلبه. نحن ما أمرنا أن نفتش في سرائر الناس، ما أمرنا أن نبحث ماذا يحملون في قلوبهم. أما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكان الله سبحانه وتعالى يفضح المنافقين ويوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم، والله سبحانه وتعالى يوحي إلى النبي بما في سرائرهم في قلوبهم. أما اليوم فكيف؟ ما نستطيع. فذلك عمر رضوان الله عليه قال نحن نأخذ بالظاهر، فمن كان ظاهره الإسلام فهذا مسلم، من كان ظاهره الخير فهذا من أهل الخير، أما من كان ظاهره من أهل الشر فبالنسبة لنا هو من أهل الشر. ولو قال أن سريرته حسنة، وهنا ننتبه بارك الله فيكم لمسألة مهمة. طيب ماذا لو أن هذا المسلم فعل ظاهرا أمرا فيه كفر أو شرك، هل مباشرة نخرجه من ملة؟ لأنه قد يستدل علينا أحد الناس بهذا الحديث ويقول نأخذ نحن الناس بالظاهر، وهذا ظاهره تفضل ظاهره يعمل كفر. هنا يا أخوة هنا في أمور أخرى يجب أن نفهمها، أنه قد يقع المسلم في كفر، قد يقع المسلم في الشرك، ولكن هذا لا يعني أن الشرك وقع عليه والكفر وقع عليه، هذا لا يعني أن نخرجه من ملة، وهذا يختلف. لو أن كافرا فعل شيئا يفعله المسلمين بقي على كفره، أما لو أن مسلما فعل شيئا يفعله الكفار والمشركون فيبقى على إسلامه طالما ما أقيمت عليه الحجة وبين له الأمر، لأنه قد يكون سكران، قد يكون فرح. ونحن نعرف قصة بارك الله فيكم ذلك الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هل لو سمعت واحد أمامك هنا يقول يا رب أنت عبدي وأنا ربك ماذا ستقول فيه مباشرة؟ هذا مسلم. ولكن يا أخي بارك الله فيك هذا قالها من شدة الفرح أو من شدة الغضب، أو مثلا إنسان جاهل ما يعلم ما يعرف. فإذا في المسلم أحكام، أما العموم إذا تاب الكافر وأقام الصلاة وآتى الزكاة صار أخونا في الدين، أما غير ذلك فلا. فلذلك من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله أي نطق بها وكفر بما يعبد من دون الله، يعني ما أقر مثلا عبادة المسيح أو كذا إلى غير ذلك، أصبح ماله ودمه حرام. ما معنى حرام؟ أي محفوظ بالإسلام، تعامله معاملة المسلم، كذلك دم الكافر ومال الكافر علينا حرام، ولكن فيه معاملة أخرى في ديننا. ولكن هنا بارك الله فيكم كلام المسلم. وأما إذا ظلم إذا فعل كذا حسابه على الله سبحانه وتعالى. وحديث المقداد رضوان الله عليه حديث واضح في هذه المسألة جزاكم الله خيرا. رجل يقطع يد الآخر ثم يقول له لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله. قبل أن تقتله ما معنى بمنزلتك؟ أي معصوم الدم محكوم بإسلامه، وإذا قتلته بعد إسلامه صرت أنت قد قتلت مسلما، قد قتلت مسلما فظلم. هو لما قتلك ظلمك أو قطع يدك ظلمك، فلو فعلت ذلك ظلمته، وأنت عليك الدية وعليك الأمور الأخرى المتعلقة بهذا الأمر. وأما حديث أسامة رضوان الله عليه فمشهور، رجل قال لا إله إلا الله، قال ما قالها إلا خوفا من السيف. طيب الله أعلم، قد يكون خوفا من السيف، ولكن هو أراد في هذا الوقت أن يعلن إسلامه حتى لو كان خوف السيف. ولكن أنت كيف عرفت، كيف علمت أنه ما أراد الإسلام أو ما أراد فعل الإسلام؟ فنحن ما أمرنا، قال له أتقتله يا أسامة؟ وهو قال لا، كيف تصنع بلا إله؟ وهذه مهمة، كيف تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ كيف تصنع بها؟ هذا لا يعني أنه أي إنسان قال لا إله إلا الله، مثلا واحد يقول لا إله إلا الله وأنا أكفر بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو واحد يأتي ويقول لا إله إلا الله ويستهزئ بالقرآن أو يستهزئ بالسنة أو يستهزئ بالدين. حتى لو قال لا إله إلا الله وفعل ذلك وبين له الأمر، فليقل ألف مرة لا إله إلا الله، هذا مو مسلم، هذا مو مسلم. ذاك لا إله إلا الله في له ضوابط شروط أركان إلى غير هذه المسائل. إذن نميز بين المسائل بارك الله فيكم، لأن بعض الناس يفهم خلاص قال لا إله إلا الله انتهى. لا، لا إله الله يجب أن تعلم معنى لا إله الله، يجب أن توقن بلا إله الله، يجب أن تقول خالصة لله سبحانه وتعالى. ولا يجوز لك أن تأتي بشيء يمحي لا إله إلا الله. هذا كما ذكر مثال لا إله الله، ولكن أنا يقول رجل يقول لا إله الله ولكن نعتقد أن المسيح ابن الله، لا إله الله ولكن نعتقد في رسول أو نبي بعد النبي، لا إله إلا الله وأنا أقول سورة النساء مو من القرآن، لا إله إلا الله وأنا أقول ما في جنة ونار. فهذا يا أخي هذا كافر بلا إله إلا الله، لأنه ما أتى بلا إله إلا الله. لا إله إلا الله معناها أنك تؤمن بكل شيء جاء في كتاب الله وفي الصحيح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تنكره ولا تستهزئ به ولا غير ذلك من الأمور. فننتبه لهذا الأمر. ثم نحن أمرنا أن ننظر إلى ظاهر الإنسان، أما والله ماذا يحمل الإنسان في قلبه هذا بينه وبين ربه. ولكن هذا لا يعني أنه نكون أيضا سذج، وأي واحد يجي يضحك علينا، يعني مثل واحد نعرفه والعياذ بالله أنه كذاب ومشهور عنه الكذب ومشهور عنه والعياذ بالله الغش والخداع، ويأتي ويعمل كذا، يقول لك يا أخي شوف ظاهره طيب. لا لا لا، هذا علمناه، في فرق، في فرق. ولذلك أقول انتبه يا أخي، الإسلام مركب من أعمال وأقوال ونية واعتقاد، فالإسلام يؤخذ بمجموعه، ما تأخذ فقرة وتنسى الأخرى، ما تؤمن ببعض الكتاب وتنسى البعض. وفي هذه الأمور الحكم ما يكون على نقطة خلاص هو يقول لا إله إلا الله انتهى. طيب وماذا في الأمور الأخرى؟ أو واحد يقول هو فعل كذا خلاص خرج ملي، هذا خطأ وهذا خطأ، هذا خطأ وهذا خطأ. فانتبهوا لهذا بارك الله فيكم جزاكم الله خير. بارك الله فيكم. كابيتل 49 منشن اين zu schätzen nach dem was öffentlich ist und das was sie verborgen halten Allah dem Erhabenen anvertrauen. Das heißt mit anderen Wörtern, wir beurteilen die Menschen nach dem, was wir von ihnen sehen oder was wir von ihnen hören oder wie sie handeln. Was sie in ihren Herzen tragen, was sie in ihren Herzen verbergen, das kennen wir nicht. Außer, dass diese Leute sagen, ich bin so oder ich meine so. Aber dass wir die Herzen von den Menschen beurteilen, dürfen wir nicht. Und das ist sehr wichtig in unserer Religion. Und wirklich, dieser Punkt ist sehr wichtig. Aber bitte, das ist auch wichtig, dass man die Beweise im Islam zusammen kombiniert. Und nicht nur ein Teil nimmt und das andere Teil weglässt. Sondern wir nehmen den ganzen Islam. Der Islam ist komplex von Taten und Wörtern, Handlungen, innerlich, äußerlich, Absichten, das Ganze. Und wenn wir über ein Thema sprechen, dann holen wir die Beweise von Koran und Sunna. Wir holen die Beweise von Koran und Sunna, authentischen Sunna, und wir kombinieren die Beweise, damit wir am Ende, barakallahu fikum, eine klare Aussage treffen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, فَإِنْتَابُوا أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ. Doch wenn sie reuevoll umkehren und das Gebet verrichten und Zakat geben, dann gibt ihnen den Weg frei. Sie sind eure Brüder dann. Das bedeutet, wenn ein Nicht-Muslim kommt und sagt, ja, ich zeige Reue, La ilaha Muhammad Rasulullah, und er fängt an zu beten, er gibt Zakat, das ist ein Muslim für uns. Wir können nicht sagen, nein, stopp, wir müssen dich erstmal 5 Jahre prüfen, dass wir sagen, ob du Muslim geworden bist oder nicht. Allahu a'lam, vielleicht diese Person im Herzen ist kein Muslim. Aber das ist nicht unser Problem jetzt. Das ist, wir sehen eine Person, die sagt, Allah Muhammad Rasulullah, der ist Muslim. Jetzt, wann könnte man sagen, der ist kein Muslim, trotz La ilaha illallah, wenn er etwas bringt, wörtlich, tatmäßig, innerlich, das ihn vom Islam ausschließt, mit den Regeln und mit den Grundlagen, wie man eine Person vom Islam ausschließt. Aber wenn eine Person vor uns sagt, La ilallah, dann ist er Muslim. Das ist wichtig in diesem Zusammenhang. Barakallahu fikum. Ibn Umar radhiyallahu anhu erzählte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, mir ist von Allah befohlen worden, dass ich die Leute bekämpfe, bis sie bestätigen, dass es nichts Anbetungswürdigeres gibt, außer Allah. Und dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Prophet ist. Und dass sie das Gebet verrichten und Zakat zahlen. Wenn sie das getan haben, werden sie und ihr Besitz vor mir geschützt werden. Ihre Unterwerfung unter den Islam in die Gebote Allahs vorausgesetzt. Das heißt, barakallahu fikum, wenn jemand den Islam annimmt, dann ist er geschützt von Muslimen. Das heißt, er bekommt eine andere Behandlung. Alle Leute sind bei uns geschützt, ihr Vermögen, ihre Seele und ihre Würde und so weiter. Auch wenn sie nicht Muslime sind. Das sind alle. Aber wenn man den Islam angenommen hat, dann gibt es noch andere, sage ich jetzt, andere Regeln für den Muslim als die anderen Leute. Das heißt nicht, dass man jetzt einfach sagt, ja, weil du nicht Muslim bist, dann nehme ich dein Vermögen weg. Das darfst du nicht. Oder, aber bei einem Muslim, dass du das machst, das ist dann schlimmer in diesem Zusammenhang. Weil er Muslim geworden ist und du weißt, der ist Muslim, der kämpft nicht gegen dich, der will dich nicht bekämpfen. Und du bist nicht im Kriegszustand mit ihm. So, aufpassen, barakallahu fikum. Das geht auch darum, dass wird eine Person nimmt den Islam an, wenn er gut macht, dann wird er belohnt von Allah. Wenn er schlecht macht, dann wird er natürlich entweder von einem Richter verurteilt oder der wird am letzten Tag zur Rechenschaft gezogen. Abu Abdullah Tariq ibn Ushiyam radiyallahu anhu sagte, ich hörte den Propheten sallallahu alaihi wasallam, wer bezeugt La ilaha illallah und alles abschwört, was außer Allah subhanahu wa ta'ala angebetet wird, hat sein Leben und seinen Besitz sichergestellt und ist für seine Handlungen nur vor Allah verantwortlich. Das heißt, barakallahu fikum, eine Person, die den Islam annimmt, alles abschwört, was gegen den Islam ist, dann ist er Muslim. Und dieser Muslim, Wenn er schlecht macht, wird er zur Rechtschaft gezogen. Wenn er gut macht, dann wird er belohnt bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und der wird nach Islam, sozusagen, nach den islamischen Regeln eher behandelt oder verurteilt, wenn er falsch macht und so weiter. Das heißt, allgemein, eine Person sagt, La ilaha Muhammad Rasulullah, ist Muslim. Für uns. Deshalb kommen die beiden Hadithe von Usama ibn Zayd, barakallahu fikum. Ich werde die Hadithe jetzt nicht lesen, sondern ich werde eher den Sinn der Hadithe wieder geben. Und zwar, ich habe das auf Arabisch gelesen, aber brauche ich nicht, denke ich, weil diese Geschichte von Usama so bekannt ist, barakallahu fikum. Und zwar, es gab eine Person, Usama ibn Zayd sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns zu einem arabischen Stamm von Juhayna geschickt. Und es gab dort eine Person, ich war mit einem von Ansar. Und eine Person von Nicht-Muslimen, der hat gegen die Muslime gekämpft, der hat sie getötet. Und Usama ist zu ihm gegangen. Als Usama sozusagen ihn besiegt hat, diese Person rannte weg. Und Usama ist hinter ihm gerannt. Dann hat ihn sozusagen festgenommen. Dann sagte die Person, La ilaha illallah, Usama hat ihn getötet. Als sie zurückkamen nach Medina, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Usama, hast du ihn getötet? Trotz, dass er gesagt hat, La ilaha illallah. Er hat ihm gesagt, ja, der hat das gesagt, nur weil er Angst hat vom Schwert oder weil er Angst hat vor dem Tod. Der wollte nicht getötet. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte ihm, er sagte La ilaha illallah und du hast ihn nochmal getötet. Und er hat das wiederholt. Und dann sagte ihm in einer anderen Version, hast du seinen Bauch aufgeschnitten und gewusst, was er in seinem Herzen trägt, ob er das so gesagt hat oder ob er aus Glaubensgründen gesagt hat? Dann, wie kannst du das sagen? Und der Prophet sagte ihm dann, was wirst du mit La ilaha illallah machen, wenn er am letzten Tag mit La ilaha illallah kommt? Und der Prophet wiederholte, dass Usama sagte, ich habe mir gehofft, dass ich an diesem Tag den Islam wieder angenommen habe. Das bedeutet, das war so für mich ich könnte das nicht, sage ich jetzt, ertragen, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam mir gesagt hat. Das ist genau, was man hier sagt. Der sagt La ilaha illallah. Khalas, wenn er La ilaha illallah sagt vor dir, dann ist er Muslim. Da sagt man ja, aber der sagt das nur, weil er Angst hat. Später kann man wissen, ob er das gesagt hat aus Heuchlerei oder der verbirgt was anderes. Aber jetzt, in diesem Moment, ist er Muslim geworden. Der dürfte ihn nicht töten. Weil, barakallahu fikum, das Hadith von Al-Miqdad ibn al-Aswad, was davor ist, zwar der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Al-Miqdad sagte dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, O Gesandter Allah, was ist, wenn ich gegen einen Kafir kämpfe und er mit seinem Schwert eine meiner Hände abschlägt? Pass auf, er schlägt eine von meinen Händen ab, und dann, indem er sich hinter einem Baum von meinem Angriff versteckt und sagt, ich unterwerfe mich Allah. Also ich nehme den Islam an. Ist es dann zulässig für mich, ihn zu töten, nachdem er das gesagt hat? Der Prophet sagte, nein, töte ihn nicht. Der sagte, ich warf ihn, o Gesandter Allah, sogar, er sagte, nein, töte ihn nicht, ich warf ein, o Gesandter Allah, sogar dann nicht, wenn er eine meiner Hände abschlug. Und danach dies sagt, er sagte, töte ihn nicht. Denn wenn du ihn tötest, wird er sich in der Lage sehen, in der du dich befandest, bevor du ihn tötest. Und du wirst in der Lage sein, in der er war, bevor er diese Worte ausstieß. Das heißt, er hat mit dir Unrecht getan. Er hat mit dir Unrecht getan. Wenn du jetzt ihn tötest, dann tust du Unrecht, weil er den Islam angenommen hat. Barakallahu fikum, nach unseren Regeln im Islam, wer La ilaha illallah sagt, ist er für uns Muslim. Aber natürlich derjenige, der La ilaha illallah sagt, der muss wissen, was er sagt. Nicht jetzt, dass wir jemanden holen, der versteht gar nicht, was La ilaha illallah bedeutet. Wir sagen ihm, sag La ilaha illallah, der sagt, du bist Muslim. Dann sagt man ihm, weißt du, was du gemacht hast? Der sagt, nein. Ja, dann ist er kein Muslim. Wisst ihr, eine sufistische Sekte hat das gemacht. Die haben Kurse angeboten. Die haben Kurse angeboten. Die in der Nähe. Die haben Kurse angeboten. Die haben gesagt, ja, wir wollen so wie Yoga und so. Was haben sie gemacht? Ja, unsere Kurse sind so, du musst fünfmal am Tag, du musst bestimmte Bewegungen machen. Dann hat man den Leuten die Bewegungen des Gebets beigebracht. Und du musst auch früh aufstehen, weil das ist sozusagen für dein Körper und deine Seele. Und dann haben sie die Leute fasten lassen. Und sie haben den Leuten Zakat geben lassen. Und dann haben sie die Leute bestimmte Bewegungen gemacht, wie Hajj und sowas. Nach ein paar Wochen, da hat man gesagt, ja, alles was ihr gemacht habt, das war Islam. Und schaut mal, wie der Islam schön ist, ihr könnt jetzt den Islam annehmen. Und da hat man ihnen natürlich diese Huhuhuhuhuhuhu beigebracht und solche Sachen. Dann sind diese Leute Muslime? Nein. Das sind die Leute, die den Islam so angenommen haben. Die sind keine. Weil diese Leute, die wollten den Islam nicht. Aber, und die wissen nicht, was Islam ist. Aber da haben sie reingelegt, wo er so benannt. Deshalb barakallahu fikum. Wenn man La ilaha illallah sagt, da sollte man erstmal verstehen, was La ilaha illallah bedeutet. Aber ich kann nicht sagen, jetzt eine Person kommt und sagt La ilaha illallah, und sagt, der ist Heuchler. Wie weißt du, dass er Heuchler ist? Ja, der lügt, der will das nicht sagen. Wie weißt du das? Der will nicht. Will bedeutet, du weißt, was in seinem Herzen ist. Und das kannst du nicht. Und als, barakallahu fikum, klare Erklärung dafür, kommt die Überlieferung von Utba ibn Mas'ud. Er sagte, ich hörte Umar ibn al-Khattab sagen, zu Lebzeiten des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, waren die Leute aufgerufen durch Offenbarung für ihre Misstaten Rechenschaft abzulegen. Jetzt, wo die Offenbarung aufgehört hat, werden wir euch aufrufen, mit euren sichtbaren Taten Rechenschaft abzulegen. Wenn einer von euch durch seine Taten Gutes offenbart, werden wir es anerkennen und uns nicht für seine inneren Beweggründe interessieren. Allah wird seine verborgenen Tätigkeiten zur Kenntnis nehmen und ihn dafür zur Verantwortung ziehen. Doch wer auch immer durch seine Taten Böses offenbart, das werden wir nicht akzeptieren, auch wenn er behauptet, dass seine Absicht gut sei. Natürlich, die Übersetzung ist Katastrophe. Der hat gesagt, Ammannahu wa qarrabnah, das bedeutet, wir vertrauen ihm und wir sozusagen, wir können mit ihm Kontakt aufnehmen und er ist nah zu uns. Aber wer schlecht macht, dann ist er, wir haben kein Vertrauen zu ihm und wir machen, der ist uns nicht nah. Auf jeden Fall, was bedeutet das insgesamt? Umar sagte, zur Zeit vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, die Zeit vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als die Leute etwas getan haben, was schlecht ist, dann hat Allah den Propheten offenbart. Zum Beispiel Heuchler. Allah offenbart ihm, diese Leute sind Heuchler. Ja? Aber jetzt, wenn ein Heuchler den Islam annimmt und er praktiziert, wie sollen wir wissen, dass er Heuchler ist? Wir können nicht. Wir können nicht wissen, was die Leute im Herzen haben. Zur Zeit vom Propheten gab es Offenbarung, aber nach dem Propheten gibt es nicht. Das bedeutet für uns, Umar sagte, für uns gilt, was wir sehen, was die Person von sich offenkundig gibt. Gibt er Gutes? Sehen wir gut. Gibt es Schlechtes, dann sehen wir Schlechtes. Das bedeutet nicht aber, barakallahu fikum, dass man dumm wird. Dass man dumm wird. Zum Beispiel, dass wir wissen, eine Person spielt mit der Religion oder eine Person missbraucht den Islam. Sagen wir, ja, aber schau mal, wie die Leute heute, wenn er einen langen Bart macht, dann denken die Leute, der redet zwei Wörter im Islam, dann denken die Leute, oh super. Nein, das ist nicht so. Im Islam gibt es Beweise und diese Beweise sollte man, barakallahu fikum, alle zusammenwirken lassen und alle nehmen. Nicht ein Teil, ja, nicht. Also wenn wir genau wissen, eine Person tut Schlechtes, eine Person missbraucht die Religion, nutzt die Religion aus, dann sollte man aufpassen vor solchen Leuten. Aber wie können wir das wissen? Nicht, dass man sagt, seine Absicht. Die Absicht ist Allahs Sache, nicht unsere. Also Allah weiß, ich meine mit Allahs Sache, Allah weiß, was wir von Absichten haben. Und wir können nicht sagen, seine Absicht schlecht und seine Absicht schlecht. Das weißt du nicht, wenn er das nicht sagt. Zweitens, du kannst nicht sagen, ja, diese Person trägt im Herzen so. Und das Gleiche gilt, was wir heute hören. Man sagt, ja, sein Herz ist sauber. Sein Herz ist gut. Wer hat dir gesagt, dass sein Herz sauber ist und gut? Ja, aber der tut Gutes. Tja, die Heuchler haben hinter dem Propheten gebetet. Die Heuchler. Abdullah ibn Saba kam zum, Abdullah ibn Ubay ibn Salul kam zum Propheten, der hat gesagt, du bist unser Führer, du bist unser Herr, du bist, oh Prophet, unser Oberhaupt und so weiter. Abu Bakr kommt, Umar kommt, der lobt sie vor allen Leuten. Die gehen weg, der sagt diese Leute und der fängt an sie, wal'iyadu billah, der fängt an von ihnen schlecht zu reden. Deshalb barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Da muss man aufpassen. Ein Muslim betrachtet das Öffentliche oder das Offenkundige von einer Person. Was die Person im Herzen hat, das ist nicht unsere Aufgabe. Hat er gute Absicht, schlechte Absicht, das ist seine Sache. Ist sein Herz gut oder schlecht, das ist seine Sache. Für uns ist wichtig, und da, Omar hat das gesagt, Ridwanullah alayhi, wer Böses macht, von sich Böses gibt, öffentlich oder offenkundig, und er behauptet, meine Niyya ist gut, das nehmen wir nicht an. Das nehmen wir nicht an. Deshalb, barakallahu fikum, viele Leute, die machen heute Schlechtes und behaupten, meine Absicht ist gut. Du sagst ihm, aber das geht nicht, das ist verboten im Islam. Sag ja, meine Absicht ist gut, khalas. Deine Absicht wird dir nicht helfen am letzten Tag, wenn deine Tat falsch ist. Und das habe ich, ich nenne Beispiele dafür. Eine Person zum Beispiel, der klaut und der gibt das für Armen. Diese Absicht gilt nicht. Oder zum Beispiel eine Person, weil er so will, macht Schlechtes und er sagt, wie diese Leute, die wir heute sehen und hören, der sagt, ja, mein Herz ist sauber und rein und gut, aber ich bete nicht, ich trinke Alkohol, aber ich kränke niemanden, ich mache nichts Schlechtes. Allahu Akbar. Und er sagt, ich bin richtiger Mu'min. Richtiger auch noch? Du bist ein richtiger Lügner, nicht richtiger Mu'min. Aber heute Lügen ist wie Wasser trinken geworden bei manchen. Ey Wallah. Lügen ist bei manchen ist wie Wasser trinken. Ich meine, der macht so, der lügt und so lügt er und dann lächelt er auch, als ob er nichts gemacht hat. Und manche sagen auch, ich lüge. Der prahlt damit, wal'iyadu billah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Sabarakallahu fikum, ich meine damit, man darf kein Scheuklappen im Islam haben. Diese Scheuklappen bei manchen. Zum Beispiel, wer sagt La ilaha illallah, dann ist er Muslim. Sagt Khalas. Der sagt La ilaha illallah. Okay, einer sagt La ilaha illallah. Und der sagt, der Koran ist verfälscht. Einer sagt La ilaha illallah und sagt, ich erkenne die Sunna vom Propheten nicht. Einer sagt La ilaha illallah und er macht sich lustig über Gebet und über die Muslime und über den Islam. Ist diese Person noch? Diese Person hat La ilaha illallah nicht gebracht. Weder öffentlich noch innerlich. Äußerlich oder innerlich. Weil er nicht verstanden hat, was La ilaha illallah bedeutet. Deshalb aufpassen, barakallahu fikum. Und auch von der anderen Seite. Nicht weil eine Person Fehler begangen hat, dann sagen wir, du bist automatisch kein Muslim. Der Mann sagte, oh Allah, du bist mein Diener und ich bin dein Gott. Der war in der Wüste, der hat alles, sein Reittier ist weggegangen, der schlief unter einem Baum, der hat gesagt, ich werde hier sterben. Dann ist er wach geworden, der hat sein Reittier gesehen. Weil er so froh war, er hat gesagt, oh Allah, du bist mein Diener und ich bin dein Herr. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte selber, achta min shiddat al-farah. Er hat sich versprochen, weil er so froh war. Nicht jetzt, dass jemand zum Beispiel einen Fehler macht und sagt, du bist kein Muslim. Oder jemand tut etwas, deshalb haben wir Regeln im Islam. Man waqa'a fil kufri ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه. Nicht jeder, der etwas Kufr gemacht hat, gesagt hat, oder vielleicht auch verinnerlicht, dass er automatisch Kafir ist. Nicht jeder, der etwas von Schirk macht, sagt, verinnerlicht, ist automatisch Mushrik. Nicht jeder, der etwas von Bid'ah macht, sagt, verinnerlicht, dann ist er automatisch Mubtada. Die Urteilung einer Person ist anders als Beurteilung einer Tat oder einer Handlung. Und die Taten des Herzens kann nur Allah subhanahu wa ta'ala beurteilen und nicht wir, außer in einem Fall, dass die Person zugibt, was er im Herzen hat, was die Person im Herzen hat. Dann ist es anders. Sabarakallahu fikum, man muss Allah subhanahu wa ta'ala fürchten und man muss aufpassen, nicht dass man, wal'iyadu billah, nicht dass man, wal'iyadu billah, Leute zu Unrecht beurteilt, positiv oder negativ. Aber wir sehen das äußerlich. Zum Beispiel, eine Person macht kein Haram, hat guten Charakter, wir sagen, inshallah ist diese Person gut. Inshallah. Und deshalb sagen wir, wir wissen nicht, was er im Herzen hat, das weiß nur Allah subhanahu wa ta'ala. Eine Person macht Sünden, macht schlechte Taten, diese Person ist Sünder. Der sagt aber, mein Herz ist gut und so weiter. Allahu a'lam, vielleicht. Aber wenn du wirklich gut bist, dann machst du innerlich und äußerlich. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren und von mir und von euch annehmen. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Subhanallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.